Diese CD ist in Gänze das Kurioseste, was in der letzten Zeit erschienen ist. Jerry Lee Lewis hat eine neue CD gemacht, die heißt Last Man Standing. Also, wenn man das frei übersetzen will, der Letzte der Überlebenden. Hinten, ganz hinten, schlägt man das Cover auf, ist ein Bild zu sehen. Da steht er neben Carl Perkins. Carl Perkins steht neben Johnny Cash. Und alle drei stehen hinter dem am Klavier sitzenden Elvis Presley, also das Million-Dollar-Quartett. Das ist eine ganze Weile her. Aufgenommen hat Jerry Lee Lewis diese CD, Last Man Standing, um die Ecke von dort, wo das Foto entstanden ist, 1900. Na, wann wird es entstanden sein? 55, 56. Das war das Sun Studio in Memphis, Tennessee. Dieses Studio hat Sam Phillips, der Eigentümer, irgendwann verkauft und hat um die Ecke das Phillips Recording Service aufgemacht. Das haben seine Söhne dann weitergeführt, als Sam Phillips sich zurückgezogen hat, beziehungsweise als er vor einigen Jahren gestorben ist. Und eben dort ist diese ganze CD entstanden. Das ist das eine Besondere. Das andere Besondere ist, dass alle möglichen Leute auf dieser CD zu hören sind. Zum Beispiel Jimmy Page oder eben bei diesem Song Before the Night is Over, B.B. King, Gitarre. Dann sind dabei Bruce Springsteen, Mick Jagger und Ronnie Wood, Neil Young, Robbie Robertson, John Fogerty, Keith Richards, Ringo Starr, Merle Haggard, Kid Rock, Rod Stewart, George Jones, Willie Nelson, Toby Keith, Eric Clapton, Little Richard, Delaney Bramlett, Buddy Guy, Don Henley und Christofferson. All diese Leute waren nicht in dem erwähnten Studio, sondern haben hier und da ihren Teil zu den Songs beigetragen. Teilweise wirklich einfach nur irgendwo in einem Hotel. Wir hören noch einen Song von dieser CD von Jerry Lee Lewis. Der heißt That Kind of Fool und diesmal ist der Gast Keith Richards, Jerry Lee Lewis.